Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ein Skinhead. Skinhead? Was findest du an Skinhead so schön? Der beste ist der Jo. Der schwarze Uniform. Hallo, ich bin die Claudia. Ich muss schon sehr viel Leben mitmachen. Der beste Der Junge macht am Fertig!